Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 140 des Gabelbissen Podcast. Die heutige Folge wird ein bisschen anders werden, als wir es sonst auch immer haben. Nämlich aus dem einfachen Grund, heute handelt es sich um eine Sonderfolge. Und in dieser Sonderfolge werde ich ausnahmsweise mal nichts Kulinarisches präsentieren, sondern möchte ein paar Sachen Revue passieren lassen und einen Ausblick in die Zukunft dieses Podcasts geben. Nur, wieso mache ich jetzt das eigentlich? Das hat einen ganz speziellen Grund. Mit dem heutigen Tag, mit dem 28. Dezember, wird der Gabelbissen-Podcast nämlich 4 Jahre alt. Nämlich am 28. Dezember 2012 habe ich die Nullnummer veröffentlicht und da ging es dann eigentlich ja mit dem Projekt Gabelbissen los. Ein paar Tage später habe ich dann auch schon die erste Folge präsentiert und da ging es, wenn ich mich recht erinnere, um Karpfen. Ja, bevor ich jetzt aber zu mehr vergangenen Themen vom Gabelbissen komme, möchte ich vorher vielleicht noch auf die Pause eingehen, die in letzter Zeit war. Jetzt hat es wirklich länger nichts mehr vom Gabelbissen gegeben, mal abgesehen von der Pottwichtel-Folge, die euch am 24. Dezember präsentiert wurde. Also wie hat es euch gefallen? Ich finde, war sehr angenehm überrascht. Mir persönlich hat es wirklich gut gefallen. Finde ich, war eine nette Idee, das Ganze so zu präsentieren. Da hat mein Wichtel, finde ich, einen schönen Connex zu Österreich gebracht. Und ich finde auch, das Gericht hat durchaus ins Gabelbissen-Format gepasst, meiner Meinung nach, da dieses Gericht auch typisch ist für ehemalige, wie soll ich sagen, Kronländer von Österreich. Und ihr wisst ja, da wird in der Hinsicht noch was kommen, dazu dann aber später mehr. Also ja, vielen lieben Dank auf alle Fälle an meinen Wichtel, habe mich wirklich über die Folge gefreut, war echt nett gemacht. Ja, nur wieso hat es denn jetzt die Pause gegeben? Das hatte mehrerlei private Gründe, unter anderem auch gesundheitliche Gründe. Und da ging sich in Summe einfach nicht aus, irgendwas für den Gabelbissen zu produzieren. Doch, das wird sich jetzt ändern. Die Situation hat sich wieder, wie soll ich sagen, normalisiert. Es ist wieder alles so, wie es sein sollte. Und ja, demnächst dürfte dann wieder mit einer regulären Folge des Gabelbissen rechnen. Leider bin ich dann auch um die Weihnachtsfolge gekommen. Da wollte ich ja auch wieder, wie jedes Jahr, eine Folge für euch aufnehmen. Da wäre es zwar vom Stressfaktor her wieder gegangen, nur hatte ich dann das Problem, dass ich in letzter Zeit nicht wirklich viel Stimme hatte. Und ehrlich gesagt, ich habe schon gewisse Maßstäbe hier im Gabelbissen-Podcast, was Audioqualität, was Stimme betrifft etc. Aber das war einfach meines Erachtens nicht tragbar. Man sicherlich wäre es gegangen, freilich. Aber nein, das wollte ich dann ehrlich gesagt nicht haben. Da habe ich gesagt, mache ich lieber noch länger eine Pause und starte dann wieder durch, wenn ich eine normale Stimme habe, so wie jetzt eben auch. Ja, und bevor ich jetzt wirklich zum Rückblick komme, möchte ich noch ein paar Danksagungen aussprechen. Ich habe nämlich vor mittlerweile schon einigen Wochen Post bekommen. Ich wurde zwar im Vorfeld ja schon gefragt, also wusste ja, dass ich was bekomme, aber ich war mir nicht 100% sicher, was ich da bekomme. Und ich habe das Paket dann von der Post geholt und habe es relativ rasch dann durchgeöffnet, weil ja, neugierig bin ich. Und da ist mir dann schon so ganz dezenter, markanter Geruch entgegengeströmt. Denke mir, das kenne ich, kommt mir sehr vertraut vor. Und drin war eine Dose. Dose von Ikea-Keksen. Und habe gedacht, das riecht aber normalerweise anders. Und habe in die Dose gleich reingesehen. Und was hat mich da angelacht? Eine selbstgemachte, Trommelwirbel, Sachertorte. Und da muss ich sagen, habe mich wirklich riesig darüber gefreut und konnte natürlich nicht lange ausharren und habe die gekostet und sie war wirklich, wirklich gut. Wunderschön schokoladig, muss ich sagen. Perfekt. Also mir persönlich hat sie wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Nur eines kann ich euch gleich sagen, die Torte hatte nur ein Problem. ein ziemlich schwieriges Problem, wenn ihr mich fragt, nämlich, die ist irgendwie verdunstet. Keine Ahnung wieso, aber die war innerhalb weniger Tage eigentlich weg. Könnte ich mir gar nicht erinnern, dass ich mir da so oft was runtergeschnitten habe. Ich glaube, das muss verdunstet sein. Also anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären. Lieber Uli und liebe Sabine, vielen lieben Dank für euren wunderbaren kulinarischen Gruß. Hat mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. War echt coole Fanpost. Vielen lieben Dank. Und auch vielen lieben Dank nochmal für eure schöne Weihnachtskarte. Die war ja wirklich auch ganz, ganz was Tolles, muss ich sagen. Das könnt ihr euch so vorstellen. Schöne Weihnachtskarte, also eine Weihnachtskarte quadratischer Form. Wenn man die aufmacht, auf einmal entsteht ein kleiner Weihnachtsbaum da drinnen. Die, muss ich sagen, war auch wirklich sehr, sehr schön. Und wenn wir schon beim Danksagen sind, möchte ich auch noch vielen lieben Dank an den Peter sagen. Der hat mir auch was Schönes zu Weihnachten geschickt und er hat mich dieses Jahr beim Wichteln unterstützt. Wen wir bewichtelt haben, das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Das Ganze wird dann im Jänner aufgelöst werden. Also auch nochmal an dich vielen, vielen lieben Dank. Ja, was war denn so los beim Gabelbiss in den letzten 4 Jahren? Da war einiges los. Also in Summe habe ich 142 Folgen veröffentlicht. Okay, jetzt habe ich euch Folge zur Folge 140 begrüßt. Jetzt sage ich 142. Das kommt da, es gab mal eine Nullnummer und eine B-Nummer. Deswegen 142 Folgen Gabelbissen. Wenn ihr jetzt die Folge zum ersten Mal hört und mich vorher noch nie gehört habt und ihr würdet sagen, okay, ich lade einfach jetzt alles runter, was der Gabelbissen zu bieten hat, dann könntet ihr mich 2,5 Tage durchgehend hören. Muss ich sagen, was eigentlich ganz schön viel geworden ist. Das würde dann ungefähr einer Datenmenge von 4,2 GB entsprechen. Und im Schnitt würdet ihr pro Folge dann 25 Minuten und 59 Sekunden bekommen. Und so kommen wir dann eben auf 2,5 Tage. Ja, und was vielleicht noch interessant ist, pro Folge im Schnitt 13,7 MB Verbrauch und so im ganz grob gerechnet 10 Tagesintervall habe ich bis dato immer neue Folgen rausgebracht. Dann wollen wir mal kurz nachschauen, was denn eigentlich so die beliebteste Folge des Gabelbissen Podcast ist und der Sieger ist, und das finde ich ja besonders interessant, die Folge 105, das Katzengeschrei. Das ist meine Folge Nummer 1 im Gabelbissen, die wurde am öftesten heruntergeladen. Dann dicht gefolgt von einer Folge Süßes Österreich, nämlich jene, wo es über die Mozartkugeln geht. Und an Stelle Nummer 3 kommt dann das Mangalitzerschwein. Ich muss ehrlich sagen, das sind 3 Folgen, mal okay, die zweite, die Mozartkugeln vielleicht nicht, aber die Nummer 1 und die Nummer 3 sind Folgen, die ich da so nicht wahrgenommen hätte. Ich persönlich hätte da eher auf so wirkliche Klassiker der österreichischen Küche gedacht, wie ja Wiener Schnitzel oder den Tafelspitz und so weiter. Aber nein, anscheinend dürften es dann doch so eher nicht so wirklich bekannte Gerichte sein, die dann meine Hörerinnen und Hörer interessiert. Ist ja nicht immer so, dass bei mir gleich viele Downloads sind, das variiert schon stark. Es gibt eine Stammhörerschaft, die mich am ersten Tag gleich runterlädt und dann, ja, je nachdem, kommt dann wirklich stark auf den Folgeninhalt an. In Summe kann man sagen, wurde der Gabelbissen seit Bestehen 24.245 Mal runtergeladen, was für eine Nische in der Nische wo ich mich ja sehe mit dem Gabelbissen, eigentlich eine schöne Zahl ist, weil ich ja doch auf eine Küche spezialisiert bin und das ist halt vielleicht jetzt sehr, sehr spezifisch vom Thema her und spricht halt nicht so viele an wie andere Kochpodcasts, die in sehr breiten Bereichen sind. Ja, und ich nehme an, die 30.000 werde ich sicherlich auch bald knacken, weil die Downloadzahlen pro Folge steigen eigentlich kontinuierlich an, muss man sagen. Und das freut mich wirklich sehr. Wobei ich muss eines noch sagen zu diesen Zahlen, die ich genannt habe, was die Downloads vor allem betrifft. Ja, diese 24.245, Diese Zählung habe ich noch nicht so lange. Ich vermute, es müssten schon weit über 30.000 Downloads sein, weil diese Funktion, dass da mitgetrackt wird, das heißt, er tut anonymisiert speichern, wie oft eine Folge runtergeladen wird und ob das jetzt über einen Podcast-Client ist, ob es über das Web ist, wie auch immer. Das gibt's noch nicht so lange beim Podlove-Publisher. Das habe ich vielleicht seit 2 Jahren am Laufen oder lass es 2,5 Jahre sein. Kann ich jetzt so konkret ehrlich gesagt nicht sagen. Also es wird in Wahrheit ist es sicherlich wesentlich mehr. Ich habe ja auch keine wirklichen statistischen Daten zu meinen ersten Folgen. Da gibt es rein gar nichts. Also außer das, was halt dann später gekommen ist, das ist klar. Ja, aber ich würde sagen, nach vergangenen Beschäftigungen, so mit zukünftigen, und da habe ich euch ja schon des Öfteren immer wieder ein bisschen was angekündigt, und das möchte ich jetzt alles noch einmal zusammengefasst bringen. Was euch ja schon aufgefallen ist, die Schlagzahl der Folgen hat sich reduziert. Ich war ja früher ein wöchentliches Format und habe mich wirklich bemüht, immer pro Woche eine Folge rauszubringen. Was aber mittlerweile nicht mehr so gut geht, weil die Dauer der Recherche sich einfach ziemlich in die Länge gezogen hat. Es wird immer schwieriger, an Informationen zu kommen. Vor allem, weil die Gerichte nicht mehr jetzt so ganz bekannte sind, die jetzt so groß niedergeschrieben werden. Da gibt es immer wieder ein bisschen Info und das zögert natürlich die Recherchearbeit hinaus und es erfordert einfach mehr Zeit. Und das war dann ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich reduziere meine Folgenanzahl, also meine Veröffentlichungen, damit ich für euch eine gleichbleibende Qualität wahren kann. Ich möchte nicht haben, dass ich euch sage, okay, heute geht's ums Gericht XYZ und ja, da sind Erdäpfel drin und das kommt von den Bauern aus Salzburg und das war's. Nein, ich will euch natürlich mehr Informationen anbieten können, so wie es ihr von diesem Podcast auch gewöhnt seid. Es wird aber jetzt nicht heißen, dass es immer nur eine Folge pro Monat gibt. Nein, es wird je nachdem, wie sich dann auch ausgeht und wie sich's anbietet, kommt natürlich auch darauf an, so groß aus der Küche Folgen geben, es wird Basic Folgen geben, etc., etc. Also solche Sachen, wo ihr quasi dann bei mir live in der Küche, also live, bei mir in der Küche dabei sein könnt, sagen wir mal so. Und da will ich mich jetzt nicht irgendwie festlegen, als ich euch sage, jede Woche, weil, ja, es geht sich halt nicht immer so ganz aus. Aber was wirklich definitiv ist, pro Monat gibt's mindestens eine Folge vom Gabelbissen und da ist eben auch eine ganz klassische, wie man so schön sagen kann, wo es um dann ein Gericht im Speziellen geht mit den ganzen Infos drumherum. Der Gabelbissen wird auch vom Themenbereich erweitert werden und zwar habe ich das auch schon mal kurz erzählt, werde ich die Gerichteauswahl jetzt ein bisschen erweitern. Ich werde mich nicht nur rein auf Österreich konzentrieren, sondern auch auf jene Länder, die zu Zeiten der Monarchie unsere Kronländer waren. Und da aber ehrlich gesagt auch nur die naheliegenden Kronländer. Unter gewissen Kaiser von Österreich war Österreich nämlich weltweit vertreten. Da hatten wir Gebiete jenseits des Ozeans, zum Beispiel in Mexiko. Ja, wir waren Spanien, Portugal und was weiß ich, wo hatten wir Einfluss. Das möchte ich im ersten Step nicht machen. Ich möchte mich da wirklich rein auf die angrenzenden und, wie soll man sagen, die Kernländer der K&K-Monarchie konzentrieren. Das heißt Österreich, Ungarn, Serbien, Kroatien und was halt sonst noch alles dazugehört hat. Südtirol und so weiter. Also ich bleibe mehr oder weniger in der Region. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil eben diese Länder einen großen Einfluss auch auf unsere österreichische Küche hatten, sich aber dennoch, obwohl sie einen großen Einfluss hatten, sich von unserer Küche unterscheiden. Und da habe ich gedacht, das ist doch was Nettes, wenn man auch das ein bisschen in den Gabelbissen reinbringt, weil es hat ja auch alles einen Österreich-Bezug. Und das ist eben etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass beim Gabelbissen immer ein Österreich-Bezug herrscht. Sei es bei den ganz normalen Folgen oder auch bei den Basics und bei den Groß aus der Küche-Folgen. ihr werdet immer einen Bezug zu Österreich finden. Und auch wenn es nur eine Zutat ist, es muss nicht sein, dass ich jetzt zwingend ein rein österreichisches Gericht bei einem Gruß aus der Küche mache. Es kann auch sein, dass ich da ein Gemüse oder ein Produkt verwende, das einfach aus Österreich kommt, das einen wirklichen Österreich-Bezug hat. Also ihr werdet bei mir im Podcast immer etwas finden, das mit Österreich zu tun hat. Nun gut, dann würde ich sagen, mache ich die Folge für heute zu. Ich erspare mir jetzt zu sagen, wenn ihr noch Fragen habt, weil ja, Fragen wird es vielleicht nicht unbedingt dazu geben, weil Gericht habe ich ja nicht vorgestellt. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr mir schon so lange die Treue hält und immer wieder die Folge runterlädt. Freut mich sehr zu sehen, dass die Downloadzahlen gut sind, dass euch das interessiert, was ich da mache, und bekomme ich auch mit durch Feedback. Ja, Feedback ist vielleicht nicht so, wie ich es gerne hätte, da könnte durchaus ein bisschen mehr sein, aber ich bekomme Feedback über Twitter primär und über Telegram. Ja, und das motiviert mich dann immer sehr, wenn da ein bisschen ein Feedback reinkommt. Gut, dann, ja, beende ich die Folge, sag nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann im neuen Jahr mit der nächsten ganz regulären Folge des Gabelbissen Podcast. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, rutscht mir gut, solltet ihr noch im 2016er Jahr hören, ins neue Jahr rüber, und ja, bis bald. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.